1. Jahwe spricht zu Mose und Aaron und gab ihnen die folgenden Anweisungen. 2. Sag den Israeliten, von allen Landtieren dürft die folgenden essen. 3. Dürft all Landtier essen, die vollständig Jesbaltin klauen besitzen und wiederkauen. 4. Von den Tieren, die wiederkauen und Jesbaltin klauen haben, dürft jedoch die folgenden nicht essen. Das Kamel ist zwar ein Wiederkauer, hat aber kein vollständig gespaltenen klauen und gilt jup daher als unrein. 5. Der Klipdachs ist ebenfalls ein Wiederkauer, besitzt aber kein vollständig gespaltenen klauen und ist somit für jup unrein. 6. Orch der Hays, obwohl Wiederkort, hat kein vollständig gespaltenen klauen und soll jup als unrein gelten. 7. Das Schwein hat zwar vollständig gespaltenen klauen, ist aber kein Wiederkauer, die Schalb gilt es juk als unrein. 8. Sollt weder Fleisch essen noch ihr Kadaver berühren, denn sie sind für juk unrein. 9. Von allen Wassertieren, die in Meeren oder Flossen leben, dürft Diogenogen essen, die Flossen und Schuppen besitzen. 10. Hingegen sollen juk alle Büsen in Meeren und Flossen, die kein Flossen und Schuppen haben, als Abschu gelten. 11. Sie sollen juk verabschuungswürdig sein, dürft weder Fleisch essen noch ihr Kadaver berühren. 12. Grundsatzlich sind all Wassertier one Flossen und Schuppen für juk ein Graul. 13. Von den Vogeln sollte die Folgenden als Abschu betrachten und nicht essen, den Adler, den Bartgeier, den Geier. 14. Die Wei Hund all Arten von Forken. 15. All Arten von Raben. 16. Den Strauss, die Schwalb, die Mo und all Arten von Habichten. 17. Das Korschen, den Sturz Pelikan, den U. 18. Die Yule, den Pelikan, den Erdgeier, 19. Den Storch, all Arten von Regenpfeifen, den Wiedhopf und die Fledermaus. 20. Algeflügelten Kleintier, die sich auf via Fassen fortbewegen, solen juk als Abschu gelten. 21. Von diesen geflügelten Kleintieren, die auf via Fassen gehen, dürft Gen essen, die oberhalb ihrer Fass zwei Hinterschenkel zum Hupfen auf der Erde besitzen. 22. Dazu gehören die verschiedenen Arten der Zugierschrecken, der Solemhuschrecken, der Chargelhuschrecken und der Shagabhuschrecken. 23. All anderen geflügelten Kleintier mit via Fassen sollen juk jedoch als Abschu gelten. 24. Durch den Kontakt mit diesen Tieren konnte juk veren reinigen, jeder der ihren Kadaver berührt, bleibt bis zum Abend unrein. 25. Wer einen solchen Kadaver trägt, muss sein Kleider waschen und bleibt ebenfalls bis zum Abend unrein. 26. Dies gilt für jedes Tier, das Jesbaltin, aber nicht vollständig durch Gespaltin klauen hat und nicht Wiederkort, sie sollen juk als unrein gelten, und jeder, der sie berührt, wird unrein. 27. Ebenso sollen juk altier, die aufoten gehen, als unrein gelten, wer ihren Kadaver berührt, bleibt bis zum Abend unrein. 28. Wer ihren Kadaver trägt, muss sein Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein, da dies Tier als unrein gelten. 29. Unter den Kleintieren, die sich auf der Erde bewegen, sollen juk folgend als unrein gelten, das Wiesel, die Maus, die verschiedenen Arten der Eidechs. 30. Die Anaka, der Coach, die Letar, der Chomet und die Tinchemeth. 31. Dies Kleintier sind für juk unrein, jeder, der einen ihrer Totenkörper berührt, wird bis zum Abend unrein. 32. Fällt ein Kadaver eins dieser Tiere auf einen Gegenstand, wird dieser unrein, dies betrifft Holzgefäß, Kleidung, Fell oder Sack, Kursum algebrauchs Gegenstand, die dann ins Wasser gelegt werden müssen und bis zum Abend unrein bleiben, bever sie wieder rein sind. 33. Fällt ein Kadaver jedoch in ein Erdins Gefäß, wird dessen gesamter Inhalt unrein, und das Gefäß muss zerbrochen werden. 34. Jed spies, die mit Wasser in Berührung kommten zum Verse bestimmt ist, wird unrein, ebenso wird Jeds Getränk in einem Gefäß unrein. 35. Fällt ein Kadaver auf einen Backtopf oder Kochherd, werden dies unrein und müssen zerstört werden, das juk als unrein gelten. 36. Lediglich quellen. Und Brunnen, also Wasserreservoirs, bleiben rein, wer jedoch einen Kadaver darin berührt, wird unrein. 37. Fällt ein Kadaver auf Sarkgut, das Ostgesat wer den Sol, bleibt Diocese rein. 38. Wenn jedoch Wasser zu den Samurain hinzugefügt werden down ein Kadaver darauf fällt, gelten sieuch als unrein. 39. Stirbt ein Tier, das uch zum Verser erlaubt ist, wird dirgenage, der seinen Kadaver berührt, bis zum Abend unrein. 40. Wer von seinem Kadaver ist oder intrakt, muss sein Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein. 41. Al Kleintier, die sich auf der Oder bewegen, sind als Abschuzu betrachten und dürfen nicht gegessen werden. 42. Sollt kein dieser Kleintier essen, die auf dem Borch kriechen, auf via fassen gehen oder mehr als via fass haben, sie als Abschu gelten. 43. Wären reinigt uch nicht selbst durch kriechen Tier und macht uch nicht durch sie abschulig. 44. Den ich bin Jahweh. Eua Gott, die schaut solta heilig sein und uch als heiliger weisen, weil ich heilig bin. Wären reinigt uch nicht durch die Kleintier, die auf der Erde wimmeln. 45. Ich bin Jahweh, der uch aus Ägypten herausgeführt hat, Eua Gott zu sein, daher solta heilig sein, den ich bin heilig. 46. Die sind die Vorschriften bezüglich der Landtier, der Vogel. Alle Lebusen im Wasser und alle Tier, die sich auf der Oder bewegen, 47. Zwischen rein und unrein so zwischen Esperen und nicht Esperen Tieren zu unterscheiden.